Aus den ästhetischen Vorlesungen Teil 3 von Friedrich von Schiller. Vom Kriterium des Schönen und vom ästhetischen Ideal. Es kann keine objektive Geschmacksregel geben, sondern nur ein empirisches Kriterium des Schönen, in dem man das, worin alle Zeitalter übereingekommen sind, zu Rate zieht. Es kann ein moralisches Ideal geben, weil es sich auf einen Begriff gründet. Ein ästhetisches Ideal ist nur für die adhärente, nicht für die freie Schönheit möglich. Die Schönheit, für die man ein Ideal aufstellen will, muss in die Grenzen eines Zwecks eingeschlossen werden. Nur das, was durch sich selbst bestimmt ist, ist eines Ideals der Schönheit fähig, also nur der Mensch als sittliches Wesen. Zum Ideal der Schönheit gehört erstens die Normalidee, welche bloß auf die physischen Zwecke des Menschen, die Zwecke seines Baues, Rücksicht nimmt. Die Idee der Richtigkeit, zweitens die Vernunftidee, welche durch den Ausdruck des Sittlichen bestimmt wird, die Freiheit in der Darstellung der physischen und moralischen Zwecke des Menschen könnte ein wahres Ideal der Schönheit abgeben, wenn nämlich alle Regelmäßigkeit in der Darstellung verschwindet. Allgemeingültigkeit des Geschmacksurteils. Wie kann ein Urteil zugleich a posteriori gefällt werden und doch nur a priori möglich sein? Oder wie kann das Geschmacksurteil empirisch und zugleich a priori sein? Es ist nämlich aus zwei Urteilen zusammengesetzt. Erstens ist es empirisch, inwiefern es von einem durch die Erfahrung gegebenen Gegenstande etwas aussagt, a priori aber, inwiefern eine Allgemeingültigkeit, eine allgemeine Mittelbarkeit der Lust von dem Gegenstande ausgesagt wird. Zwar beurteilen wir den schönen Gegenstand durch ein Gefühl der Lust, allein diese verbindet sich zuerst nicht mit der Sinnenempfindung, sondern mit der Reflexion. Das Gefühl der Lust setzt einen a priori gültigen Gemütszustand voraus. Sobald wir uns keiner materiellen Quelle unserer Lust bewusst sind, muss es eine formale Quelle und also die Lust allgemein mitteilbar sein. Wir verhalten uns dann zu dem Gegenstande als Menschen überhaupt. Der Grund, warum wir behaupten, der Gegenstand müsse allgemein gefallen, ist vor aller Erfahrung da. Wir berufen uns auf einen ästhetischen Gemeinsinn. Ein solcher Gemeinsinn kann vorausgesetzt werden und wird vorausgesetzt, indem wir andern ein ähnliches Gefühlvermögen zuschreiben. Alle Gründe zur Beurteilung des Schönen nehmen wir aus den Beschaffenheiten der Gegenstände, die wir empfinden, her. Dies geschieht durch ein Gefühl der Lust. Schön ist nämlich das, was in der bloßen Anschauung a priori gefällt. Kant macht das Schöne auch zu einem Symbole des sittlich Guten. Das sittlich Gute gefällt unmittelbar durch den bloßen Begriff, wie das Schöne in der bloßen Anschauung. Das Wohlgefallen an beidem ruht auf keinem Interesse und nicht der Inhalt, sondern die Form der Vorstellung bestimmt das Urteil. Das Schöne ist das Mittelglied zwischen der Sittlichkeit und Sinnlichkeit. Der Geschmack gewöhnt uns, auch das Sinnliche zu veredeln. über die objektiven Bedingungen der Schönheit. Die kantische Kritik leugnet die Objektivität des Schönen aus keinem genügenden Grunde, weil sich nämlich das Schönheitsurteil auf ein Gefühl der Lust gründe. Die objektive Beschaffenheit der für schön gehaltenen Gegenstände muss untersucht und verglichen werden. Die Beobachtung der Proportionen macht nicht die Schönheit selbst, aber doch eine unumgängliche Bedingung derselben aus. Sie kann der Richtigkeit nicht entbehren. Freie Wirksamkeit des Gemüts ist der Wirkung des Schönen wesentlich. Nach Kant ist das Schöne Wirkung der innern Freiheit, nach Burke Ursache derselben. Beobachtung der Regelmäßigkeit ist nicht allen Objekten natürlich und hemmt bei denen, welchen sie nicht zukommt, die Naturfreiheit. Regelmäßigkeit kann also nicht als allgemeiner Grundbegriff der Schönheit gelten, wohl aber Freiheit, das heißt, die durch die Natur eines Dinges selbst bestimmte Beschaffenheit. Kant sagt, Kunst ist schön, wenn sie aussieht wie Natur und umgekehrt. Die Natur des Nachgeahmten ist es, welche wir bei einem Kunstwerk erwarten. Der Stoff muss sich in der Form, die Wirklichkeit in der Erscheinung verlieren. Die Form der Bildsäule darf nichts durch die Natur des Marmor einbüßen. Die Kunstmäßigkeit dient bloß, die Freiheit, auch in Naturgegenständen, die als schön beurteilt werden sollen, sichtbar zu machen. Die Erinnerung an eine Regel soll uns bloß die Unabhängigkeit eines Gegenstandes von derselben bemerklich machen. Schönheit ist ein Entwurf, wenn seine Zweckmäßigkeit freiwillig aussieht. Die Baukunst kann nie eine ganz reine schöne Kunst sein, weil sie die Zwecke der Regelmäßigkeit nicht verbergen kann. Technik ist die Verbindung des Mannigfaltigen nach Zwecken und zur Schönheit notwendig, wiewohl sich diese nicht auf die Beurteilung der Technik gründet, wie Sulzer annimmt. Jede Bildung oder Form besteht in der Begrenzung und ist also gewissermaßen eine Einschränkung, die entweder durch eine Regel oder durch den Zufall entstand. In allen Produkten der Natur, die auf eine Technik hinweisen, finden wir die gegenseitige Abhängigkeit der Teile in ihrer Beschaffenheit voneinander. Schönheit aber ist Freiheit in der Gebundenheit, Natur in der Kunstmäßigkeit. Sie haftet nur an der unmittelbaren Anschauung. Die Naturschönheit gründet sich auf keinen Begriff, die Technik eines Naturproduktes fällt unmittelbar ins Auge. Auch Ungezwungenheit, Leichtigkeit und Freiheit in der Technik der Tierkörper ist schön. Ihre Schönheit nimmt ab, je mehr sie sich der unbehilflichen Masse, der schweren Bewegung nähern. Da aber nehmen wir Schönheit wahr, wo die körperliche Masse von den lebendigen Kräften bezwungen wird, wo die Kraft nicht unter dem Druck der Masse erliegt. Daher die geflügelten Tiere, die gleichsam Symbole der Freiheit sind, am meisten Empfindungen der Schönheit erregen. An Vögeln ist der Hals einer der schönsten Teile, ihre glatte, biegsame Gestalt ist schön. In der menschlichen Gestalt zeigt sich die verwickelteste Technik, es erscheinen in ihr die mannigfaltigsten Zwecke. Beobachtung der Proportion wird von der Schönheit vorausgesetzt. Die menschliche Gestalt ist einer doppelten Schönheit fähig. Die eine ist ein bloßes Geschenk der Natur und erweckt Liebe, die andere beruht auf sittlichen Eigenschaften und erwirbt zugleich Achtung. Alle Umrisse müssen Kühnheit und Leichtigkeit zeigen, frei und offen muss die Stirne sich wölben, die Nase muss fast gar keinen Winkel von der Stirne herabbilden und nicht stark hervorspringen. Das ganze Untergesicht muss leicht sein und nicht von dem Gewicht der Masse hinabgedrückt und vergrößert scheinen. Alle übertriebenen Anspannungen müssen entfernt sein. Herrschaft der organischen Kraft über die tierische Masse unterscheidet den Menschen von dem Tier. Der Mann ist schön durch Freiheit in der Stärke, das Weib durch Freiheit in der Schwäche. Freiheit der Form, das Resultat der sich selbst beschränkenden Kraft, macht die Schönheit aus. So schwebt gleichsam der vatikanische Apoll, denn keine Masse hindert ihn, seine ganze Kraft zu brauchen. Grober Vortrag der Masse ist Plumpheit. Kraft, die sich in der Ruhe versichtbart, ist gehaltene Kraft. Schwäche, das heißt Biegsamkeit für Eindrücke, kommt vornehmlich der weiblichen Schönheit zu. Dann ist sie schön, wenn sie frei ist, wenn sie nicht bis zum Leiden geht, nicht in Grimassen ausartet und Zwang beweiset. Das Schöne bedarf des Ausdrucks des Leidens nicht, und das Nicht-Schöne wird durch ihn nur hässlich. Es gibt eine gleichsam organische und eine moralische Schönheit. Jene und diese sind in Ansehung der Achtung, die wir für beide haben, dem Genie und dem Fleiße, der Naturgabe und dem Verdienste zu vergleichen. Die organische Schönheit kann sich zwar nicht mit moralischer Verdorbenheit, aber doch leicht mit einer Lehre des Geistes vertragen. Die selbst erworbene Schönheit überlebt die Jugend weit und verrät ihre Spuren noch im Alter. In ihr spiegelt sich innerer Friede und Wohlwollen ab. Sie ist die Wirkung und der Ausdruck sittlicher Ideen. Schönheit ist Freiheit in der Erscheinung. Eine Handlung nach dem Gesetze der Vernunft ist dann schön, wenn sie aussieht, als geschehe sie aus Neigung und ohne allen Zwang. Die Basis aller Schönheit ist Simplizität, aber nicht alle Simplizität ist Schönheit. In der Natur beleidigt uns die verletzte Freiheit. Was aber in der Natur hässlich ist, kann in der Kunst schön werden. Allein eigentlich kann nicht der Gegenstand, sondern nur dessen Darstellung schön werden. Schön ist ein in seiner Kunstmäßigkeit frei erscheinendes Naturprodukt. Es gibt nun Darstellungen für die Sinne und für die Einbildungskraft. Frei wäre die Darstellung, wo das Dargestellte selbst zu handeln und der Stoff sich mit dem Darzustellenden völlig ausgetauscht zu haben schien. Freilich kann hier nur Scheinen stattfinden, die Natur des Mediums, des Stoffes, muss völlig bezwungen sein. So muss zum Beispiel in einer Bildsäule nicht der Marmor, in dem Schauspieler nicht sein eigener natürlicher Charakter sichtbar sein. Der Dichter muß das Streben nach Allgemeinheit, welches in der Natur seiner der Individualität widerstreitenden Sprache liegt, zu überwinden suchen, damit das Dargestellte in seiner wahren Eigentümlichkeit erscheine. Dargestellte freie Selbsthandlung in der Natur durch die Sprache ist Schönheit in der Dichtkunst. Schön ist die Darstellung dann, wenn sie von der Eigentümlichkeit des Darstellenden die wenigsten Einschränkungen erlitten hat. Der Zweck der Darstellung für andere bringt Heteronomie in das Kunstwerk und tut seiner Schönheit leicht Eintrag. Die Freiheit der poetischen Darstellung beruht auf der Unabhängigkeit des Dargestellten von der Eigentümlichkeit der Sprache, des Darstellenden und des äußeren Zweckes des Kunstwerkes. Der ersten Abhängigkeit von der abstrakten Beschaffenheit der Sprache weicht der Dichter dadurch aus, dass er den Gegenstand zu individualisieren sucht, zum Beispiel oft den Teil für das Ganze, die Wirkung für die Ursache setzt, inwiefern dadurch an Anschaulichkeit gewonnen wird. So dient auch Vergegenwärtigung des Entfernten zur anschaulichen Darstellung der selbsthandelnden Natur. Von dieser Art ist ferner die Analogie der Vorstellungen und Empfindungen, zumal bei nicht sinnlichen Gegenständen. Hier herrscht die Freiheit der Gleichnisse. Der Dichter kettet Bild an Bild, worin Homer am verschwenderischesten war. Virgil wählte die Gleichnisse bei sparsamerem Gebrauch glücklicher. So entsteht der lebhafteste Ausdruck. Der Dichter hält sich an das Sinnliche, um das Nicht-Sinnliche anschaulich zu machen, und sucht durch ähnliche Bilder ähnliche Gemütszustände zu erregen, wie zum Beispiel in Hallers Ewigkeit. Personalität ist ferner der Ersatz, welcher dem Naturgegenstande für das gegeben wird, was er durch die abstrakte Natur der Sprache einbüßt. Die Sprache, die an solchen Personifizierungen reich ist, ist eine dichterische Sprache. So stellte die griechische Mythologie fast alle Handlungen der Natur als Handlungen freier Wesen dar und ist der Dichtkunst beinahe unentbehrlich geworden. Auch der Ausdruck in der Sprache selbst trägt zur Versinnlichung der Gegenstände bei. Die Regeln der Grammatik beschränken den Dichter weniger. Er opfert sie der Natur auf. Sein Periodenbau wird regelloser. So ist zum Beispiel manchmal der öftere Gebrauch, manchmal das Weglassen der Bindewörter natürlich und zweckmäßig. Bisweilen malt die Sprache schon den Gegenstand selbst. Oft wird das Objektive eines Gegenstandes durch das Subjektive des Ausdrucks in der Sprache belebt, zum Beispiel durch den Klimax. Werke der Kunst werden in der nachahmenden Darstellung als Werke der freien Natur betrachtet, zum Beispiel ein Gebäude in einem Gemälde, eine Komödie in der Komödie, wie im Hamlet. Es kommt im Gebiete der Kunst nicht auf die Beschaffenheit des dargestellten Gegenstandes, sondern auf das Verhältnis der Darstellung zu seiner Beschaffenheit an. Der Künstler hat die Hässlichkeit der Formen der Natur nicht zu verantworten. die Geschichte Laokoons von einem Dichter und einem Bildhauer dargestellt, beleidigt in dem Gegenstande unser Schönheitsgefühl. In der Natur würde uns die Gruppe empören, in der Darstellung wird aber die verletzte, leidende Natur nicht gegen die ruhige, sondern gegen die Darstellung gehalten. In der Natur selbst wollen wir freie Natur, in der Kunst aber überhaupt Natur sehen. Die Freiheit, welche die Natur auch in den Fesseln des Silbenmaßes und der Sprache behauptet, die Wahrheit und Lebendigkeit des Bildes, dringt uns über eine solche Darstellung wie die des Laokoon den Ausspruch ab, das sei schrecklich schön. So hat Goethe in seiner Iphigenie das Schöne in dem Schrecklichen dargestellt, das bis zum Entsetzlichen geht. Nicht weil unser moralisches Gefühl, sondern weil unser Geschmack beleidigt wird, missfällt uns eine Darstellung, in der nicht die Freiheit der Darstellung vorhanden ist. Shakespeare und Goethe sind große Meister in Darstellung der Natur, mit der sie so vertraut sind, dass sie sich ganz in sie verlieren. Unter den Talenten des Dichters muss die Einbildungskraft den obersten Rang einnehmen. Die Leiden des jungen Werther sind ein schönes Muster der Darstellung der Leidenschaft. Die Natur, die Leidenschaft selbst ist es, die wir handeln sehen, und doch ist alles absichtsvolle Darstellung des Dichters, der ganz in seinen Gegenstand eindrang. Wie wahr und lebendig schildert Shakespeare die Leidenschaften in ihren wildesten Verirrungen, zum Beispiel im Lear, Othello, Macbeth, Hamlet. Aber nichts, was den Sinnen widrig ist, was physisch widerwärtigen Eindruck macht, darf weder der Dichter noch der bildende Künstler darstellen. Von dieser Art sind der Polyphem, die Harpyien des Virgil, die Gemälde des Heilands mit der Dornenkrone oder des mit Eitergeschwüre bedeckten Lazarus. Die Sinne verhalten sich zu leidenschaftlich gegen solche Eindrücke, und der Körper kann auch durch Vorstellungen der Fantasie ins Spiel gezogen und widrig bewegt werden. Der Eindruck des Gemäldes ist unmittelbar lebhafter als der des Gedichtes. Was dem Maler der gute Geschmack untersagt, ist noch mehr dem Schauspieler verboten, welcher das Niedrige, wie die Bettlerszene im »Kind der Liebe« von Kotzebue, nicht vor das Auge bringen darf. Das Ekelhafte ist den Sinnen unmittelbar zuwider. Es dringt sich, wie Kant sehr treffend sagt, uns zum Genusse auf, mischt sich in den Genuss ein. Dass uns das Ekelhafte physisch widerstrebt, schließt dessen Gebrauch aus der Kunst gänzlich aus. Die Unlust entspringt nicht aus der Voraussetzung der Wirklichkeit, sondern aus der bloßen Vorstellung, selbst der bloßen Fantasie. Nur wenn der Dichter es zum Schauderhaften und Schrecklichen nötig hat, darf er es gebrauchen. Das ekelhaft Schreckliche ist das Grässliche. So ist Homers Polyphem grässlich geschildert. Das Grässliche und das Niedrige, die äußersten Grenzposten des Geschmacks, sind sehr behutsam anzuwenden. Das Grässliche, wo es dem Dichter erlaubt sein soll, muss durch einen erheblichen Zweck gerechtfertigt werden. Verhältnis des Schönen zur Vernunft. Der Umstand, daß das Schöne bloß gefühlt, nicht eigentlich erkannt wird, macht die Ableitung der Schönheit aus Prinzipien a priori zweifelhaft. Es scheint, daß wir uns mit der pluralistischen Gültigkeit der Urteile über Schönheit begnügen müssen. Wir beobachten entweder oder betrachten die Naturerscheinungen. Betrachtung allein kommt der Schönheit zu. Das Mannigfaltige gibt der Sinn, die Form gibt die Vernunft. Die Vernunft verbindet Vorstellungen zur Erkenntnis oder zur Handlung. Es gibt theoretische und praktische Vernunft. Freiheit der Erscheinungen ist das Objekt der ästhetischen Beurteilung. Freiheit eines Dinges in der Erscheinung ist dessen Selbstbestimmung, wiefern sie in die Sinne fällt. Die ästhetische Beurteilung schließt alle Rücksicht auf objektive Zweckmäßigkeit und Regelmäßigkeit aus und geht bloß auf die Erscheinung. Ein Zweck und eine Regel können nie erscheinen. Eine Form erscheint dann frei, wenn sie sich selbst erklärt und den reflektierenden Verstand nicht zur Aufsuchung eines Grundes außer ihr nötigt. Das Moralische ist vernunftmäßig, das Schöne ist vernunftähnlich. Jenes erregt Achtung, ein Gefühl, das durch Vergleichung der Sinnlichkeit mit der Vernunft entsteht. Die Freiheit in der Erscheinung erweckt nicht bloß Lust über den Gegenstand, sondern auch Neigung zu demselben. Diese Neigung der Vernunft, sich mit dem Sinnlichen zu vereinigen, heißt Liebe. Das Schöne betrachten wir eigentlich nicht mit Achtung, sondern mit Liebe, ausgenommen die menschliche Schönheit, welche aber Ausdruck der Sittlichkeit als Objekt der Achtung in sich schließt. Sollen wir das Achtungswürdige zugleich lieben, so muss es von uns erreicht oder für uns erreichbar sein. Liebe ist ein Genuss, Achtung aber keiner. Hier ist Anspannung, dort Nachlassung. Das Gefallen der Schönheit entspringt also aus der bemerkten Analogie mit der Vernunft und ist mit Liebe verbunden. Wert des Schönen und der Kunst. Die der Kunst gemachten Beschuldigungen treffen nicht sie selbst, sondern ihren Missbrauch. Das Schöne beschäftigt und kultiviert Vernunft und Sinnlichkeit, befördert durch Verengung ihres Bundes die Humanität, stiftet Vereinigung zwischen der physischen und moralischen Natur des Menschen. Indessen ist der größte Vorteil doch auf Seiten der Sinnlichkeit. Durch das Schöne erweitern wir das Feld unserer Empfindungen, werden aber an Begriffen nicht reicher. Es bewahrt uns vor der Rohheit der Sinnlichkeit. Für den Menschen von gröberer Sinnlichkeit ist daher die Schönheit die größte Wohltat. Aber dem männlichen Sinn kann die zu große Anhänglichkeit an das Schöne schädlich werden. Leicht wird er sich dabei bloß mit der oberflächlichen Betrachtung der Dinge begnügen, aber aller Weg zur Vortrefflichkeit geht durch die Mühe. Das Genie wählt den steilsten Weg zur Vollkommenheit, die ausschließende Kultur des Schönheitsgefühls verführt uns leicht zur Oberflächlichkeit, bringt uns Erschlaffung, Weichlichkeit und Abneigung gegen Gründlichkeit, denn wir gewöhnen uns dadurch immer bloß auf die Behandlung, nicht auf den Gehalt zu sehen. Das Schöne veredelt die Sinnlichkeit und versinnlicht die Vernunft. Es lehrt einen Wert auf die Form legen. Mit dem Schönen lernt man Dinge ohne Eigennutz, bloß ihrer Form wegen lieben. Der Vernunft geschieht ferner ein Dienst, wenn Sinne und Phantasie in ihr Interesse gezogen werden. Aber Wahrheit und Güte gewinnen kein Verdienst durch die ästhetische Form. Aber auch die Tugend darf eine geschmackvolle Form nicht verschmähen, wenn schon der Geschmack den Wert der Tugend nicht bestimmt. Nur muß für Stoff und Form in gleichem Grade gesorgt werden. Vereinigung der Wahrheit mit der Schönheit, des innern Gehalts mit dem Reiz der Form, ist das Erfordernis wahrer Vollkommenheit.